bösen und grausamen Welt, wo geistlicher Betrug alltäglich ist, durch unbegründete Furcht vor dem Tod hast du dich verkörpert, um mich heimzuführen zu meinem geliebten Herrn, der mir die Theopnus, die verlieh, die Gabe, Gottes Stimme niederzuschreiben. Durch dich findet meine Seele göttliche Eingebung und durch himmlische Gnade erhebt sich meine Stimme, in der die Weisheit reint durch Vers und Metaphysik. Senkt sich die Stimme des Himmels herab und offenbart sich, wenn ich im Schreiben mich dir erhebt.